Brot und Spiele von Scheikmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 6. Discipulus et Visitator. Zwei Biker in Lederkluft mit Kopftuch und Sonnenbrille ließen gerade ihre Maschinen im Takte lauter Musik aufheulen und brüllten einander unverständliche Wortfetzen entgegen, als Herr S. und seine Familie etwas abseits von ihnen gerade einen Rückweg zum Auto angetreten hatten. Weitere dunkle Gestalten traten an ein vor ihnen brennendes Fass heran, um Bücher und abgebrochene Holzlatten hineinzuwerfen. Letztere schienen sie vermutlich von den angrenzenden Tribünen entwendet zu haben. Im lodernden Flammenbild erkannte Herr S. auch einen alten Bekannten, einen guten Freund von ihm, den er jedoch nach Abschluss der Schule bedauerlicherweise aus den Augen verloren hatte. Dies lag nun schon ein gutes Jahrzehnt zurück und der ehemals schmächtige Freund hatte sich verändert. Nicht jedoch zum Positiven, so war er zwar mit der Zeit zum kräftigen Manne geworden, fristete jedoch ein niederes Dasein im Schatten der Gesellschaft. Perspektivlosigkeit und Hass trieben ihn an. Er verstieß Freund und Geliebte, sogar jene, die ihn seit jeher durch sein Leben geleitet hatten, und wurde eine leere Hülle. Als Werkzeug des Zorns und der Erbitterung begann er teils zum Vergnügen, teils zur Ablenkung, nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen zu geißeln. Eine Verletzung am Auge dieses Menschen nötigte ihn wohl dazu, mehrere Mullbinden um seinen Kopf zu wickeln, die nun nach und nach begannen, sich mit Blut zu tränken, was einen gut sichtbaren Abdruck hinterließ. Herr S. beobachtete mit Klammerfurcht, wie der ehemalige Freund dazu ansetzte, einen kleinen Kanister mit brennbarer Flüssigkeit in das Feuer zu gießen, was die Flammen zu weiterem Aufzüngeln veranlasste und sogar einen kleineren Brand in unmittelbarer Nähe der Gruppe verursachen sollte. Daraufhin heulte der ehemalige Freund einem Wolfe, oder besser einer krankhaften Hyäne gleich, halb wahnsinnig schreiend, halb grotesk lachend auf. Da vermochte er es, im neuen Lichte des Feuers am Arme des ehemaligen Freundes je einen tätowierten Zirkel einer namhaften Studentenverbindung erkennen. Er gedachte bei diesem Anblick mitleidig des grausamen Opfers, die ein Titel, ein Bildungsgrad oder Studienabschluss heutzutage schon einfordere. Auch Herrn S. Vater beäugte beunruhigt die Geschehnisse rund um diese finsteren Recken, um sich dann nach einer Weile des Ausharrens zu entschließen, einen für ihn und seine Familie sicheren Weg einzuschlagen. Er packte ohne weiteres Zögern die Hand der Mutter und rannte mit ihr und seiner Familie im Anhang querfeld ein. So lange, bis sie abseits des Weges an ein größeres Gebäude mit einem Gerüst gelangt waren. Dieses südlich des Amphitheaters gelegene Nebengebäude sollte augenscheinlich gerade saniert werden und schien die Funktion, eine Art Lagerhalle zu erfüllen. Der Vater Herrn S. blickte ihm nun stolz in die Augen, bevor er dem Sohn behutsam seinen Arm um die Schulter legte und ihn ruckartig umarmte. Dann kletterte er, dem Oberhaupt der Familie gerecht werdend, als erster langsam an dem Gerüst empor, um dann auf einer darauf liegenden Dockerplatte Halt zu finden und den anderen zuzuwinken, es ihm gleich zu tun. Herr S. lächelte schweigsam, aber zufrieden seiner Mutter zu, bevor er sich ebenfalls auf den Anstieg vorbereitete. Diese habe sich ihrer früheren geistigen Zerstreutheit wieder entledigen können und erwiderte nun ebenfalls voller Stolz das Lächeln ihres Sohnes. Zusammen hangelten sie sich über die Balken, die Querstreben, die sie doch nur noch näher an das Amphitheater heranbringen sollten. Just als Herr S. im Begriff war, sich von einem querliegenden Balken auf ein weiter oben angebrachtes Gerüstgestänge zu ziehen, stürzte er ab. Ende des 6. Kapitels. Gelesen von Scheikmar. Das geht Ding Dong, Ding Dong.